Am 18. August gab das nördliche Vorbereitungskomitee für die gemeinsame Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten von Nord, Süd und Ausland für den Frieden und die selbstständige Wiedervereinigung der Koreanischen Halbinsel eine Erklärung ab. In der Erklärung hieß es: Vor weniger Zeit fand in der chinesischen Stadt Shenyang die Expertensitzung von Nord, Süd und Ausland für die Eröffnung eines großen gesamtnationalen Einheitskongresses erfolgreich statt und wurde eine gemeinsame Mitteilung veröffentlicht, in der der einmütige Wille und Wunsch aller Landsleute nach dem Zustandebringen der gemeinsamen Konferenz geäußert wurde. Doch das südkoreanische Parkun-Regime behauptet böswillig, der Vorschlag des Nordens zum Zustandebringen der gemeinsamen Konferenz sei eine getarnte Friedensoffensive. Am wichtigsten sei der Verzicht des Nordens auf Atomprogramm. Es werde die Personen aus dem Süden, die an der Expertensitzung teilgenommen hätten, schwer bestrafen. So lässt es eine giftige Atmosphäre der Repressalien der Sicherheitsbehörden herrschen. In ihrer sogenannten Festrede zum 15. August sprach Park Geun-hye wiederum provokatorisch, dass der Norden mit dem anachronistischen Versuch zur Bildung einer Einheitsfront, der die inneren Unruhen und den Konflikt vom Süden stifte, aufhören solle. Das ist ein unverzeihliches Anti-Vereinigungsverbrechen, das von der Absicht dazu ausgeht, auf die Organisationen und Persönlichkeiten verschiedener Kreise Südkoreas Druck auszuüben, damit sie auf den Vorschlag vom Norden zum Zustandebringen der gemeinsamen Konferenz nicht positiv reagieren können und dadurch die Eröffnung der Konferenz, die die große Aufmerksamkeit im In- und Ausland erregt, unbedingt zu verhindern. Das Park-Geun-Regime lehnt den Vorschlag der Landsleute dazu, für die Wiedervereinigung des Landes Hand in Hand zu gehen, hartnäckig ab und setzt sich für die Festigung des unterwürfigen Südkorea-USA-Bündnisses wie besessen ein. Die Realität zeigt erneut, dass es eine Bande der gemeinsten nationalen Verräter ist, die die Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen und den Frieden und die Vereinigung der Koreanischen Halbinsel gar nicht wünscht. Die Wiedervereinigung der Heimat ist mit eigener Kraft der zusammengeschlossenen Landsleute zu erreichen. Jene, die sich der Tendenz rückwärts bewegen und das einmütige Streben und den Wunsch der Nation danach, mit vereinter Kraft der Nation den Frieden zu schützen und einen Weg zur selbstständigen Wiedervereinigung zu bahnen, außer Acht lassen, werden ausnahmslos hartes Urteil der Geschichte bekommen und ihren endgültigen Untergang beschleunigen. Das ist die erste Warnung der Nation in diesem Zeitpunkt. Trotz aller Umtriebe der vereinigungsfeindlichen Kräfte vom In- und Ausland, das gesamtnationale große Treffen für Vereinigung um jeden Preis zustande zu bringen und somit unter dem Banner der nationalen Souveränität und des großen Zusammenschlusses der Nation eine neue Wende für Frieden und Vereinigung der Koreanischen Insel einzuleiten, ist der feste und konsequente Standpunkt der DVRK. Alle Landsleute vom Norden, Süden und Ausland sollen mit Siegeszuversicht, dass man durch die nationale Geschlossenheit alle Schwierigkeiten überwinden kann und mit optimistischem Glauben an den endgültigen Sieg der selbstständigen Vereinigung einmütig an dem gerechten Kampf für Verwirklichung des großen gesamtnationalen Treffens für Vereinigung teilnehmen.